Bitte nicht berühren. In vielen Gegenden der Welt waren die Regeln sogar noch strenger als im alten Ägypten. In Indien etwa. Dort war festgelegt, dass es nicht nur arme, sondern obendrein unberührbare Menschen gab. Sie hießen so, weil niemand sie anfassen wollte. Auf gar keinen Fall. Ja, man wollte ihnen nicht mal zu nahe kommen. Früher zwangen die Regeln, diese unberührbaren Arbeiten zu erledigen, die als schmutzig galten. Zum Beispiel putzen und Müll einsammeln. Obwohl das wichtige und harte Jobs waren, bekamen die Unberührbaren nur ganz wenig Geld dafür. Deshalb hatten sie kaum etwas zu essen und mussten in Lumpen herumlaufen. Und weil niemand in ihrer Nähe leben wollte, standen ihre Hütten weit außerhalb der Städte und Dörfer. Heutzutage nennt man diese Menschen Dalits, was Unterdrückte oder Geknechtete bedeutet. Aber viele Jahrhunderte lang wurden sie einfach als Unberührbare bezeichnet. Die Kinder der Unberührbaren gingen nicht zur Schule und lernten weder lesen noch schreiben. Sie wurden nie zu Kindern eingeladen, die keine Unberührbaren waren. Sie aßen nie gemeinsam mit ihnen und durften sich nicht mit ihnen anfreunden. Auf ganzer Linie wurden die Unberührbaren mies behandelt. Dafür brachten die Menschen einer anderen Gruppe großen Respekt entgegen. Den Priestern, auch Brahmanen genannt. Brahmanen waren oft ziemlich wohlhabend. Sie trugen schöne Gewänder und aßen leckeres Essen. Sie hatten die besten Jobs von allen. Sie dienten in Tempeln und schrieben auf, wie viele Steuern jeder zu zahlen hatte. Ihre Kinder gingen zur Schule, falls es sich um Jungs handelte. Die Söhne von Brahmanen fühlten sich allen anderen überlegen, erst recht den Unberührbaren. Wenn ein Mädchen aus der Gruppe der Unberührbaren einen Brahmanensohn auf der Straße traf, traute sie sich nicht einmal, ihn anzusprechen. Aber wie wurde man überhaupt unberührbar? Ganz einfach. Wenn deine Eltern Unberührbare waren, warst du es automatisch auch. So lautete die Regel. Und dann fragte dich niemand, was willst du später mal machen? Denn das stand sowieso fest. Toiletten putzen und in Lumpen herumlaufen. Deine Träume oder Talente zählten nicht. Und was, wenn deine Mutter eine Unberührbare war und dein Vater etwas anderes? Zum Beispiel Brahmane? Hättest du dir dann aussuchen können, was du sein möchtest? Nun, das wäre niemals vorgekommen, denn eine andere Regel besagte, dass Brahmanen auf keinen Fall eine Unberührbare heiraten und Kinder mit ihr haben durften. Und was, wenn du dich als Sohn von Unberührbaren in die Tochter eines Brahmanen verliebtest? Pech gehabt. Niemand interessierte es, in wen du verliebt warst. Das Einzige, was interessierte, war, dass du die Regeln einhieltest.